إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيكشستا und herzlich willkommen in unsere Reihe von den Eigenschaften der Salaf, von den Eigenschaften unserer rechtschaffenen Vorfahren. Und wir haben letztes Mal einige Eigenschaften genannt, Alhamdulillah. Und diese Eigenschaften sollen ein Nutzen für uns sein und sollen uns zeigen, wie rechtschaffene Menschen gehandelt haben, wie rechtschaffene Menschen sind. Diese Eigenschaften sollen uns helfen, unseren Charakter zu formen und zu verändern, um daraus zu lernen, um uns zu schämen und um uns weiterzuentwickeln. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns einen guten Charakter geben. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Iman stärken. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte sinngemäß: Derjenige, der am nahesten zu mir am jüngsten Tag sein wird, ist derjenige mit dem besten Charakter. Und das ist das, was wir hier erreichen wollen. Wir wollen hier uns einen Charakter formen, uns uns entwickeln, uns weiterentwickeln, weiterkommen, inshallah ta'ala, damit wir, inshallah, zu den Leuten gehören, die Allah subhanahu wa ta'ala, die Allah subhanahu wa ta'ala gesegnet hat und die Allah subhanahu wa ta'ala zu sich in die Nähe holen wird, inshallah, nicht nur am jüngsten Tag, sondern auch im Paradies. طيب, kommen wir direkt zu weiteren Eigenschaften der Salaf. Eine Eigenschaft, die auch wir etwas Ähnliches erwähnt hatten in der Stärkung des Iman oder in der Heilung des schwachen Iman, ist das Desinteresse gegenüber weltlichen Dingen, gegenüber der Dunya, die Abmühung und das Gegenteil natürlich, die Abmühung für das Jenseits. Dass sich anstrengen, den Dschihad für das Jenseits. Na, und Dschihad, wie gesagt, ist damit eigentlich gemeint, das Abmühen, sich anstrengen für eine Sache, sprachlich gesehen. Und auch islamisch gesehen. Amr ibn al-Khattab sagte: Wäre es nicht, dass ich fürchte, dass meine guten Taten dadurch verringert werden, hätte ich teilgenommen an eurem luxuriösen Leben. Subhanallah. Ich weiß nicht, ob wir das schon erwähnt hatten, aber ich glaube, Allahu alam, eine Wiederholung ist immer gut. Er sagte: Wäre es nicht so, wäre es nicht, dass ich fürchte, dass meine guten Taten dadurch verloren gehen oder verringert werden, dann hätte ich an eurem luxuriösen Leben teilgenommen. Aber ich hörte Allah jene Leute schelten, die ins Höllenfeuer geschickt werden, ja, also tadeln, indem er sagte: Ihr habt eure guten Dinge im diesseitigen Leben dahin gehen lassen und sie schon genossen. Also ihr habt schon das im Diesseits bekommen, was wollt ihr noch im Jenseits? Allah subhanahu sagt das in Surat Ahqaf. Und dieser Vers hat Umar radiallahu anhu dazu gebracht, nicht Luxus, im Luxus zu leben, subhanallah. Weil er fürchtete, dass Allah zu ihm am jüngsten Tag sagt: Du hast schon alles, was du wolltest, im Diesseits bekommen. Was willst du noch im Jenseits? Was willst du? Was willst du davon bekommen? Du hast schon, ihr habt schon eure Dinge im diesseitigen Leben bekommen. Ihr habt schon es genossen. Hier gibt es nichts mehr für euch zu genießen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vor dieser Sache bewahren, subhanallah. Und die Leute Allahs unterscheiden sich von anderen einzig durch ihre Vorbereitung auf das kommende Leben. Die Leute, die Mu'minin, die es verstanden haben, ja, jene, über die Allah sagt, und sie wissen, dass und jene, die wissen, dass sie zu Allah zurückgebracht werden, ja, das ist der Unterschied zwischen ihnen und uns. Das sind die Nahegestellten. Das sind jene Leute, die das Diesseits nicht vergessen, sondern sich hinter sich lassen, an zehnter Stelle kommen lassen. Ja, und an erster Stelle sich Sorgen machen um ihr Jenseits, sich Sorgen machen, was passiert im Grab, was passiert, wenn ich auferstehe, wo werde ich hingehen, kann ich Allah subhanahu wa ta'ala, was kann ich Allah subhanahu wa ta'ala sagen, subhanallah. Und da sollten wir uns Gedanken machen, liebe Geschwister, sind wir solche Leute, gehören wir zu denjenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung bitten, sobald wir einen Fehler machen? Sind wir von jenen, die sofort zu Allah zurückkehren, die versuchen und sich anstrengen, die viel Koran lesen, viel beten, viel fasten, auf dass Allah subhanahu wa ta'ala wenigstens eine einzige Tat von uns annimmt? Darüber sollten wir nachdenken. Einer der Salaf sagte, wenn es möglich ist, dass dich keiner in Bezug auf Allah schlägt, also keiner dich überholt, dann soll es so sein oder dann lass es so sein. Also wenn du glaubst, du kannst eine Sache oder du kannst der Beste werden in Bezug auf Allah, ja, sozusagen im Streben, im Wissen oder im, nicht nur im Streben, im Wissen, sondern viel wichtiger, im Ausführen der Taten, im Ikhlas, in der Aufrichtigkeit. Wenn du denkst, wenn du dich in diese Sache reinsteigerst und dich dir Mühe gibst und dann wird keiner besser als du, dann lass es so sein. Also er will dich ermutigen, nicht stolz machen. Subhanallah, denn jemand, der immer wenn wir Allah subhanahu wa ta'ala näher kommen, desto mehr Demut haben wir und desto mehr Khushu bekommen wir, inshallah. Eine andere Person sagte, wenn du siehst, dass jemand wetteifert, um dich in weltlichen Dingen zu schlagen, dann wetteifere mit ihm, um ihn im Dien zu schlagen, in der Religion zu schlagen. Subhanallah. Und so ist unsere Religion, liebe Geschwister. Al-Hasan al-Basri, rahimallah, wurde von einigen Leuten folgendermaßen beschrieben, hört mal zu. Sie sagten, bei Allah, wenn er kam, war es, als würde er von einer Beerdigung eines Nahestehenden kommen. Und wenn er ging, dann war es so, als ob das Feuer über seinem Kopf wäre. Und wenn er saß, dann saß er wie ein Verurteilter, der darauf wartet, dass sein Kopf abgeschlagen wird. Und am Morgen war es so, als ob er von seinem Jenseits zurückgekehrt wäre. Und am Abend war es so, als ob ihn eine Krankheit erschöpft hätte. Subhanallah. So wurde Hasan al-Basri bezeichnet. Imam in seiner Zeit. Imam in seiner Zeit. Subhanallah. Und Imam, heute verstehen wir das Wort Imam falsch. Subhanallah. Heute denken wir, Imam ist einfach dieser Mann, der Vorbeter, und meistens hat keine Ahnung. Ha, Hoja. Oder was gibt es da für Bezeichnungen? Nein, nein, Imam ist die größte Bezeichnung, die man im Islam jemandem geben kann. Subhanallah. Imam, nicht Sheikh. Subhanallah, wenn ihr guckt in Hadithwissenschaft, wenn in Hadithwissenschaft zu einem gesagt wird, der ist Sheikh, bedeutet, der ist an der Grenze von Daif, von schwach. Ja, man kann von ihm nehmen, aber ist nicht zu empfehlen. Subhanallah. Und wenn du hörst in Hadithwissenschaft, Imam, das heißt, er ist die Nummer 1, höchste der Höchsten, was es gibt. Wenn er überliefert, alles richtig. Er hat keine Fehler, vergiss nicht. Also hat keine Fehler bezug auf Hadith-Wissenschaften. Was er überliefert, was er, subhanallah, dass ihr Kopf so funktioniert. Genauso Al-Hafiz. Al-Hafiz und Imam, das sind die größten Bezeichnungen. Und Hasan al-Basri selber sagte, Es erreichte mich, dass einer der rechtschaffenen Leute darauf beharrte, dass Allah ihn nicht lachen sehen solle, bis er wisse, welche der beiden Heimstätten er angehören würde, das Paradies oder die Hölle. Er sagte daraufhin, er war sehr entschlossen. Möge Allah mit ihm barmherzig sein, und er erfüllte seine Zielsetzung so, dass man ihn nie mehr lachen sah, bis er Allah subhanahu wa ta'ala begegnete, bis er starb. Und subhanallah, einige berichten sogar, dass als er gestorben ist, er so gelacht hat, dass man seine Backen zieht. Also er ist mit Lachen, so einem richtigen Lachen, Mund aufgestorben, subhanallah, weil er so gelacht hat über die frohe Botschaft, subhanallah. Möge Allah uns von diesen Leuten machen, subhanallah. Und das ist auch eine weitere Eigenschaft von den Salaf, die den Tod bevorzugen. Die haben den Tod bevorzugt, anstatt den Zorn Allahs zu bekommen. Sie sagten lieber, ich sterbe, anstatt Allah subhanahu wa ta'ala auf mich zornig ist, subhanallah. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einer von den rechtschaffenen Vorfahren, er sagte, jeder Tag, den ein Gläubiger lebt, ist ein Prophet. Jeder Tag, den ein Gläubiger lebt, ist ein Prophet. Und warum ich gesagt habe, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat das gesagt, es gibt so einen ähnlichen Hadith. Ich kann mich leider nicht mehr genau an den Wortlaut erinnern, aber so ähnlich, inshallah. Und Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch soll sich den Tod aufgrund eines Leidens wünschen, das ihn trifft. Ja? Wenn er aber dies unbedingt tun will, so soll er sagen, O Allah, mein Herr, lass mich weiterleben, solange das Leben für mich gut ist, und lass mich sterben, wenn der Tod für mich gut ist. So, also du sollst dir nicht den Tod wünschen, wenn du zum Beispiel todkrank bist. Außer du haltest es nicht mehr aus. Richtig unhaltsam. Aber dann machst du diese Dua. Du sagst, O Allah, wenn das Leben für mich gut ist, dann lass mich weiterleben. Ja? Und wenn das Sterben für mich gut ist, dann lass mich sterben. Sozusagen, du vertraust auf Allah und legst den Rest in die Hände Allahs. Und wenn du dann weiterlebst, dann kannst du nur sagen, das ist gut, weil du hast das von Allah gewollt. Und wenn du stirbst, dann ist das gut, denn du hast das von Allah subhanahu wa ta'ala gewollt. Subhanallah. Abu Huraira berichtet auch, radiallahu anhu, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, keiner von euch soll sich den Tod wünschen, noch darum bitten, bevor er kommt, denn wenn einer von euch stirbt, nehmen seine Taten ein Ende, aber das Leben eines Gläubigen kann nur im Guten zunehmen. Ja? Das Leben eines Gläubigen kann nur im Guten zunehmen. Das heißt, was heißt das? Was versteht man daraus? Wir verstehen davon, dass jeder Tag oder je länger du lebst, desto besser wird dein Leben. Je mehr du lebst, ja, desto besser ist dein Leben, subhanallah. Wenn jedoch die Heimsuchung sich anhäufen und den Gläubigen in Furcht um seine Religion versetzen, dann ist es empfohlen, dann darf man sich den Tod wünschen, ja, und darum bitten. Und in dieser Form, nicht sagen, ja, bring mich jetzt um und töte mich, zerreiß mich. Nein, subhanallah. Nein, wie wir das gerade gesagt haben. Und Abu Huraira sagte, eine Zeit wird kommen, wenn der Tod der Gelehrten lieber ist, Eine Zeit wird kommen, wenn der Tod den Gelehrten lieber ist. Also die Gelehrte bevorzugen den Tod, anstatt am Leben zu sein. Und er sagt weiter, wenn der Tod den Gelehrten lieber ist, als was? Als Gold. Bis dass eine Person am Grab ihres Bruders vorbeigeht und sagt, Kuntu fi mekanik. Yani, wäre ich doch nur an deiner Stelle. Subhanallah. Und Abdullah ibn Mas'ud sagte, die Elite, guck mal, diese Sache ist hart. Abdullah ibn Mas'ud, ein großer Sahabi, ja, ein riesen Sahabi gewesen. Einer der letzten Sahabi, die geliebt haben. Und er sagte, die Elite, die Besten der Besten dieser Welt, ist gegangen. Und nur die Abscheulichen sind übrig geblieben. Der Tod ist heutzutage ein Gewinn für jeden Muslim. Subhanallah, liebe Geschwister. Subhanallah. Und das sagt Abdullah ibn Mas'ud, ein Sahabi. Subhanallah, was sollen wir jetzt sagen? Deswegen, subhanallah, wir sollten aufpassen und sollte der Tod lieber sein, anstatt der Zorn Allahs. Subhanallah. Eine weitere Eigenschaft des Salaf war die Furcht vor den Sünden. Die Furcht vor den Sünden oder dem Sündigen selbst. Und sie fürchteten sich auch allgemein vor jeder Tat und nach jeder Tat. Ob diese Tat richtig ist, ist das so, wie es sich gehört, mache ich das so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Und nicht heutzutage, ja, irgendwo in irgendeinem Buch ohne Beweis steht, du musst so machen und alle machen das. Nein, nein, nein, die haben sich Gedanken gemacht. Und sie haben viel überlegt und viel Istishare gemacht, die Leute gefragt und geguckt und nicht einfach blind irgendwas gefolgt. Bist du dazu gebracht worden, dass sie diese Tat gemacht haben. Und nach dieser Tat haben sie noch viele Gedanken gemacht, oh, war das richtig, habe ich das richtig gemacht. Und Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebetet. Dementsprechend fürchteten sie sich vor einem üblen Ende, vor einem schlechten Ende. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, für jemanden aber, den Stand seines Herrn fürchtet, wird es zwei geben. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانَ. Also wer Allah fürchtet oder wer versteht, wie gewaltig Allah ist und sich dann fürchtet, für den gibt es zwei Jannah. Für den gibt es zwei Paradiese, zwei Jannah. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte auch, fürchtet mich, wenn ihr gläubig seid. Das heißt, wenn du Iman hast, wenn du ein Mu'min bist, wenn du aufrichtig bist, dann fürchtest du Allah subhanahu wa ta'ala und du fürchtest nicht die Menschen. Und der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte, wer sich fürchtet, wird vor dem Einbrechen der Dunkelheit losziehen. Und wer vor dem Einbrechen der Dunkelheit loszieht, wird nach Hause gelangen. Wahrlich, die Ware Allahs ist wertvoll. Die Ware Allahs ist das Paradies. Subhanallah. Subhanallah. Ja. Subhanallah. Und der Hadith ist sahih. In der Tirmidhi. Und Abu Turab An-Nakshabi, Rahimullah, pflegte zu sagen, wenn eine Person beschließt, Sünden zu verlassen, wird Allah ihm Verstärkung von allen Seiten schicken. Was die Schwärze des Herzens anzeigt, sind drei Sachen. Weder Fluchtwege aus der Sünde sind zu finden, noch ein Ort, um Gehorsam stattfinden zu lassen, noch ein Hafen, der Rede, die warnt. Wir erklären das mal. Er sagte, wenn eine Person beschließt, Sünden zu verlassen, wird ihm Allah Verstärkung von allen Seiten schicken. Ich denke, diese Sache ist klar. Wenn du die aufrichtig Reue vornimmst, At-Tauba, und du willst die Sünden verlassen für Allah subhanahu wa ta'ala, dann schickt dir Allah von überall in Unterstärkung, von den Engeln, von den Menschen, von der Familie, von den Freunden, von überall. Ha? Und subhanallah, du wirst Erleichterung finden und du wirst leicht diese Sünden lassen. Und er sagte, was die Schwärze des Herzens anzeigt, sind drei. Also wenn dein Herz schwarz ist, voller Sünden, ja, du hast keinen weißen Fleck mehr übrig, dann werden drei Sachen signalisiert. Erstens, es gibt keinen Fluchtweg mehr aus der Sünde. Das heißt, geh nach Hause, bevor die Dunkelheit eintrifft. Ja? Wir haben vorhin den Hadith gehabt. Geh nach Hause, bevor die Dunkelheit eintrifft. Das heißt, du hast wenn dein Herz schon voller Sünden ist, tust, dann wird es sehr, sehr schwierig. Ja? Und dann sagt er, noch einen Ort, um Gehorsam stattfinden zu lassen. Das heißt, du in deinem Herzen findest keinen Platz mehr. Wenn Allah sagt, das und das, dass du sagst, sami'tu wa ata'tu. Dass du sagst, ich habe gehört und ich werde das machen. Und sogar er sagt, noch einen Hafen der Rede, die warnt. Das heißt, dein Herz wird nicht mal irgendjemanden zulassen, der kommt, um dir eine Nasiha zu geben, um dir eine Mau'idha zu geben, eine Ermahnung zu geben, um dich zu warnen für die Hölle. Du wirst sagen, lass mich in Ruhe, hör auf, ich kenne das schon, ja, ja, und drehst dich ab und wendest dich ab. Subhanallah. Und Hassan al-Basri pflegte zu sagen, Von den Zeichen, dass jemand in Sünden ertrunken ist, von den Zeichen, dass jemand in Sünden ertrunken ist, ist sein Mangel am Genuss beim Fasten am Tage und beim Beten in der Nacht. Subhanallah, liebe Brüder, liebe Schwestern, er redet von Genuss. Heutzutage haben wir nicht mehr Leute, die tagsüber fasten und die nachts überbeten. Vergiss das Fasten. Wenigstens das Nachtgebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, die beste Nafila, das beste freiwillige Gebet nach den Pflichttaten oder das beste Gebet nach den Pflichttaten ist Qiyamul Layl, das Beten in der Nacht. Nicht die 2 Rekka vor Fajr, nicht die 4 Rekka vor Dhuhr, nicht die 2 Rekka nach Asr und so weiter, vor Asr und nach Maghrib und nach Isha. Nein, nein, nein. Bete deine Pflicht. Und die erste freiwillige Sache, die du dazu fügst, ist Qiyamul Layl. 2 Rekka in der Nacht, bevor du schlafen gehst. Bete 2 Rekka, dann Witr und dann schlafen. Wir haben heutzutage nicht mehr das. Und Hasan al-Basri sagt, von den Zeichen, dass jemand in Sünden ertrunken ist, jemand ist in Sünden ertrunken, ist sein Mangel am Genuss beim Fasten am Tag. Das heißt, er fastet zum Beispiel Montag und Donnerstag und er hat keinen Spaß dran. Aber er fastet trotzdem. Wir fasten ja heutzutage nicht mehr. Und er sagt, beim Beten in der Nacht, und wir beten nicht. Subhanallah. Er sagt über diese Leute, die tagsüber fasten und nachts beten, dass sie keinen Genuss mehr drin finden. Geschweige denn Genuss in den Pflichtgebeten. Nein, er findet Genuss in diesen Sachen finden. Er sagt, diese sind in Sünden ertrunken. Was ist mit uns, liebe Geschwister? Wenn die in Sünden ertrunken sind, dann sind wir die Sünde in Person, subhanallah. Und wallahi, mein Sheikh sagte, ein Talibul Ilm, Student des Wissens, ist kein Talibul Ilm, wenn er nicht Qiyamul Layl betet. Und wallahi, es wird erzählt, dass jemand zu Imam Malik kam, um bei ihm Wissen zu lernen. Und er hat sich immer gefreut. Und er hat sie bei sich aufgenommen. Und er hat sie der erste Nacht bei ihm schlafen lassen. Und hat ihm eine Schüssel Wasser hingestellt. Ja, früher hat man nicht so Leitungsding gehabt. Man hat immer so Wasser hingestellt, falls jemand auf Toilette muss, falls er Hände waschen muss, falls er Wudu macht. Oder falls er in der Nacht beten muss. Und für Wudu. Hat ihm Wasser hingestellt und als er am nächsten Morgen kam, um ihn zu wecken zum Fajr, sah er, dass das Wasser nicht angerührt wurde. Und hat ihm gesagt, steh auf und geh nach Hause. Er sagt, warum? Ich sage, warum soll ich nach Hause gehen? Er sagt, ich habe dir Wasser hingestellt. Ja? Für Qiyamul Layl. Damit du nachts aufstehst, wo du machst und betest. Und du hast das Wasser nicht angefasst. Und du hast Qiyamul Layl also somit nicht gebetet. Geh nach Hause. Bete erstmal Qiyamul Layl, dann komm zurück. Subhanallah. So war das. So war das. Heutzutage, oh, jeder ist Sheikh. Der betet nicht, der fastet nicht, hat kein Bart, hat kein Kopftuch und jeder redet über Islam. Subhanallah. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Subhanallah. Einer von den Salaf sagte, wenn die einzige Qualität des Gehorsams das Licht wäre, welches auf dem Gesicht erscheint und es erleuchtet, die Liebe im Herzen, die Stärkung der Körperglieder, die Sicherheit der Nefs, all dies wäre Grund genug, die Sünden zu verlassen. Habt ihr verstanden? Nochmal. Er sagt, wenn die einzige Qualität, also wenn nur dadurch, dass du deine Sünden verlässt, dadurch dein Gesicht leuchtet, ja, deine Liebe im Herzen zu Allah stärkt, deine Stärke, oder dein Körper stärker wird, ja, deine Körper stärker wird, du stärker wirst gegenüber deinem Nefs, dein Ego, du besser unter Kontrolle hast. Ja, also all diese Sachen wären Grund genug, um die Sünden zu lassen. Subhanallah. Und es gibt noch mehr natürlich. Und er sagt auch, und wenn die Sünden einzige Hässlichkeit auf dem Gesicht, Dunkelheit im Herzen und Furcht auf der Seele produzieren würden, dann wäre dies Grund genug, die Sünden zu verlassen. Er sagt, wenn du sündigst, dann wirst du hässlich. Ja? Und dein Herz wird dunkel und deine Seele hat Angst. Ja? Furcht auf der Seele wird produziert. Das sollte schon Grund genug sein, um die Sünden zu verlassen. Subhanallah. Das produziert, das bewirkt Sünden. Und er sagte, für beide, den Gehorsamen und den Ungehorsamen hat Allah Anzeichen und Zeichen hinterlassen. Und dem einen, um den einen zu gefallen und den anderen bekümmert zu machen. Subhanallah. Was sagt er damit? Was er gerade gesagt hat. Wenn jemand die Sünden unterlässt, dann leuchtet sein Gesicht voller Iman. Sein Herz ist gefüllt mit Liebe zu Allah, zu der Ibadah. Er ist gestärkt, sein Herz ist gestärkt, seine Körperglüde sind stark. Er sieht stark aus, obwohl er schmächtig ist. Ja? Und er ist stark gegenüber seinem Ego. Und jemand, der sündigt, er ist hässlich im Gesicht. Ja, vielleicht ist er der schönste Mann der Welt, aber wenn du ihn anguckst, du empfindest Ekel. Ja, vielleicht ist die hässlichste Frau, die schönste Frau der Welt, wenn du sie anschaust, empfindest du Ekel. Ja? Weil die Sünden voller sind, subhanallah. Und die Dunkelheit, jemand der sündigt, der hat Dunkelheit im Herzen und die Furcht wird auf seine Seele produziert. Subhanallah. Allah subhanahu wa ta'ala sagte, gewiss diejenigen, die sagen, unser Herr ist Allah und sich hierauf, darauf beharren, ja, daran festhalten, auf sie kommen die Engel herab und sagen, fürchtet euch nicht und seid nicht traurig. Und für euch gibt es die frohe Botschaft vom Paradies. Ja, das Paradies, das euch stets versprochen wurde. Subhanallah. Und einer der Salaf sagte, die Engel sagen dies nur zu demjenigen, der seine Furcht vor Allah und seinen Kummer über seine Fehler und was er vernachlässigt hat, verlängern. Die Engel sagen das zu wem? Die sagen es zu demjenigen, der seine Furcht zu Allah verlängert. Was bedeutet verlängern? Weil manchmal immer nicht schwach. Ja, dann lässt man ein bisschen nach. Und manchmal ist er stark. Und dann ist man richtig viel am Ibadah machen. Und man fürchtet sich mehr. Oder man hat manchmal einen Iman-Zustand, kursiert sich etwas an, hört irgendetwas. Und ist der Iman ganz weit hoch. Und man fürchtet sich vor Allah. Wenn man diesen Zustand verlängert, ja, und gleichzeitig seinen Kummer über seine Fehler oder was er vernachlässigt, verlängert, also er sich Sorgen macht um sein Jenseits, und das verlängert, für diese Person kommen die Engel herab und sie sprechen ihm die Botschaft des frohen die frohe Botschaft des Paradies aus, subhanallah. Und er sagt weiter, derjenige, der Allah weder fürchtet, noch trauert er über das Gute, welches er verpasst hat, zu dem werden die Worte bei dem Tod nicht gesagt. Subhanallah. Eine weitere Eigenschaft, liebe Geschwister, von der Salaf war Furcht, irgendjemandem gegenüber ungerecht zu sein. Achtung, die Überschrift. Furcht, irgendjemandem, nicht nur Muslimen, irgendjemandem gegenüber ungerecht zu sein. Von der Art und Eigenschaft der Salaf war ihre Furcht vor ihrem Herrn, dass er sie bestrafen könnte für ein ungerechtes Verhalten, sich selber oder anderen gegenüber, selbst wenn dies nur im Gewicht eines Staubkorns wäre. Diese Furcht war speziell vorhanden, wenn einer von ihnen das Gute seiner Taten aus seiner persönlichen Sicht verringerte. Das heißt, sie sahen sich selbst an, dass sie ihre guten Taten vernachlässigt hätten. Seine Furcht und seine Sorge stieg dann, bis er dachte, dass er keine gute angenommene Taten hatte am Tag des Gerichts. Subhanallah. Und von denen er dann anderen, den er ungerecht getan hatte, abgeben könnte. Und am jüngsten Tag gehöre er dann zu den Verlierern. Und am jüngsten Tag könnte einer dieser Streitenden sein, volles Recht einfordern, jemand, dem er ungerecht getan hat, sodass er so viel, dass er nicht nur damit zufrieden wäre, all seine guten Taten zu haben, nein, noch seine schlechten Taten ihm gibt und Allah ihn für immer und ewig in die Hölle schmeißt. So waren die Salaf, sie hatten Angst vor dieser Sache. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wer seinem Bruder Unrecht getan hat in Bezug auf dessen Blut oder Ehre, dann muss er dies heute gut machen. Dann muss er dies heute gut machen, bevor es weder Dinar noch Dirham gibt. Ja? Bevor es einen Tag gibt, wo du nicht mehr handeln kannst mit dem Diesseits. Außer gute und schlechte Taten. Außer gute und schlechte Taten. Subhanallah, und Abu Huraira berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Wisst ihr, wer pleite ist? Und wir kennen den Hadith. Und sie antworten: Für uns ist derjenige pleite, der kein Geld und kein Besitz hat. Der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte: Derjenige, der pleite ist in meiner Umma, ist der, der am jüngsten Tag kommt, mit seinen Gebeten, seinem Zakah, seinem Fasten, während er die eine Person beschimpft hat und das Vermögen des anderen aufgezehrt hat und das Blut des anderen vergossen hat. So wird jeder dieser Disputation von seinen guten Taten erhalten. Disputanten, als Streitenden heißt es, von diesen Leuten seine guten Taten erhalten, aber seine guten Taten gehen aus, ja, bevor er die Rechte der Opfer zurückzahlen kann. So wird ihm ihre Sünden gegeben, die ihm angeworfen werden, dann wird er ins Höllenfeuer geworfen. Subhanallah. Subhanallah. Das bedeutet, am jüngsten Tag kommen Leute, sie haben Berge voller gute Taten. Sie haben viel gebetet und viel gefastet und viel Zakah und viel Sadaqa und viele gute Sachen. Berge. Wir werden teilweise sagen: Wer sind diese Leute? Und diese werden in Staub aufgelöst. Warum? Warum? Einerseits durch Heuchelei natürlich. Warum? Weil er hat beschimpft den. Er hat über den schlecht geredet. Er hat den schlecht behandelt. Er hat den getötet. Er hat es. Und dann wird diese von diesen guten Taten genommen und allen Leuten gegeben, das ihr Recht gegeben, weil er nicht ihr Recht im Diesseits gegeben hat. So werden sie ihr Recht im Jenseits bekommen. Und am Ende hat er keine guten Taten mehr und es bleiben noch Leute übrig, denen er was schuldet. So geben sie ihm ihre schlechte Taten. Und dann hat er keine guten Taten mehr. Nein, seine Berge, die aus guten Taten waren, sind jetzt gefüllt mit schlechten Taten. Und Allah subhanahu wa ta'ala und die Engel werden ihn packen und so ins Höllenfeuer schmeißen. Wer? Derjenige, der mit so viel Hasanat gekommen ist, man dachte, er kommt in Jannat al-Firdaus. Subhanallah, er kommt in die tiefste Hölle dann. Nur weil du schlecht über deinen Bruder geredet hast, schlecht über deine Schwester geredet hast, sie beleidigt oder beschimpft hast oder jemandem Unrecht getan hast. Sogar wenn du Unrecht gegenüber Nichtgläubigen bist, liebe Geschwister, die werden ihr Recht nehmen. Wallahi, die werden ihr Recht nehmen. Die sagen: Der und der hat mir Unrecht getan. Obwohl ich ihn gut behandelt habe, hat mir Unrecht getan. Der wird von deinen guten Taten nehmen, er kommt trotzdem in die Hölle. Nur sein Hölle wird leichter für ihn. Und für dich wird dein Paradies weniger. Subhanallah. Wir müssen aufpassen, was wir tun. Wir müssen zu jedem gerecht sein. Fair sein. Alle gut behandeln. Subhanallah. Und ich sage hier nicht, dass wir alles einstecken müssen, bloß alle Muslime sind. Aber uns alles gefallen lassen. Nein. Unterscheiden. Immer unterscheiden. Nicht das falsch verstehen, inshallah. Hasan al-Basri sagte: Es wurde berichtet, dass dem Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam offenbart wurde: Wer Böses tut, dem wird es vergolten. Und er findet für sich außer Allah weder Schutzherr noch Helfer. Und Abu Bakr sagte: Bei Allah, dieser Vers wurde als ein fürchterlicher Schlag offenbart. Subhanallah. Wenn Abu Bakr, der zu einem der Paradiesbewohner im Diesseits schon erklärt wurde, was sollen wir, diejenigen, die unter seiner Stufe sind, über solche Verse sagen? Ja. Wer Böses tut, wer Schlechtes tut, dem wird es vergolten. Der kriegt es zurück. Und er findet für sich keinen Schutzherrn, noch einen Helfer außer Allah. Denn die einzige Rettung ist Allah. Aber wenn du jemandem Unrecht tust und es im Diesseits nicht gut machst, dann stoppen deine guten Taten. Und deine guten Taten werden am jüngsten Tag verloren gehen. Subhanallah. Subhanallah. Möge Allah uns bewahren. Liebe Geschwister, eine weitere Eigenschaft der Salaf, der rechtschaffenen Vorfahren, ja, sag's nochmal, hat nichts mit Salafismus zu tun, so wie die das interpretieren. Subhanallah Malik. Der rechtschaffenen Vorfahren, er war Reue bei Krankheit. Reue bei Krankheit. Subhanallah, wenn die krank geworden sind, Sie haben Angst gehabt. Oh, jetzt kommt der Tod. Und die haben noch mehr Tauber gemacht. Sie haben geweint, wie ein kleines Kind. Sobald sie krank wurden, weil sie haben gedacht, oh, jetzt wird's knapp, jetzt muss, Subhanallah. Subhanallah. Sie haben sich so sehr an Allah zurückgewendet, so, nur wenn eine kleinste Krankheit. Sie sind zu Allah zurückgekehrt. Und einige Leute besuchten Utba al-Ghulam, rahimullah, an seinem Todesbett und fragten ihn, in welchem Zustand befindest du dich oder wie findest du dich selbst? Und er rezitierte folgendes Gedicht. Ist natürlich sinngemäß und auf Deutsch ist es nicht das gleiche wie auf Arabisch, aber inshallah ist es trotzdem schön. Er sagt, ich bin aus dieser Welt geglitten, mein jüngster Tag ist gekommen. Am Morgen werden die Träger meiner Beerdigung wenige sein. In Eile wird meine Familie mein Grab graben. Mein Verlassen und meine Eile zu ihm als eine Ehre für mich, als ob sie mein Gesicht niemals gekannt hätten. Am Morgen kommt mein Tag, wie meine Nacht kommt. Subhanallah. Subhanallah. Und als der Tod zu Ibrahim al-Nakhai rahimullah kam, weinte er. Er weinte. Und als ihn gefragt hat, warum weinst du? Dann sagte er, ich warte darauf, dass ein Gesandter meines Herrn kommt, um mich willkommen zu heißen, zum Paradies oder zum Höllenfeuer. Subhanallah, liebe Geschwister, stellt euch vor, wir zittern, wenn wir gehen irgendwo Vorstellungsgespräch, wir zittern, wenn wir eine Prüfung geschrieben haben, und wir warten auf das Ergebnis, wir zittern. Wir sagen, werde ich es bestehen, werde ich schaffen, werde ich durchfallen, werde ich kommen? Wir zittern. Aber warum zittern wir nicht um das Jenseits? Wallahi, wir zittern um das Diesseits so viel. Wieso zittern wir nicht um das Jenseits? Und dieser Mann, er hat so viel geweint, wie ein kleines Kind. Und als man ihn gefragt hat, warum er weinte, sagte, ich warte darauf, dass ein Botschafter, ein Gesandter meines Herrn zu mir kommt, er meint die Engel, um mir die Botschaft zu geben, um mich willkommen zu heißen, entweder zu einem Paradies oder zu einem Hölle. Subhanallah. Möge Allah uns von den Paradiesbewohnern machen. Möge Allah uns vor dem Höllenfeuer bewahren, liebe Geschwister. Subhanallah. Subhanallah. Wir sollten diese Sache nehmen und uns unsere Herzen lassen, auf dass unsere Herzen aufblühen und unser Iman gestärkt wird und wir, inshallah, zu den Paradiesbewohnern gehören. Tayyib. Eine weitere Eigenschaft des Salaf war, dass wenn jemand beerdigt wurde oder wenn die Botschaft kam eines Toten, der begraben werden sollte, haben sie dadurch sich an den Tod erinnert. Natürlich, an den Tod zu erinnern, ist eine der gewaltigsten Sachen, um sein Iman zu stärken. Es gibt einen richtigen Iman schon. Und diese Sachen, und die Salaf, wenn sie an den Tod dachten, oder an jemanden mitmachten bei der Beerdigung, da haben sie viel geweint. Sie haben viel über den Tod nachgedacht. Und sie haben sich gegenseitig erinnert. Und du hast niemanden, wie heutzutage, wenn jemand Beerdigung gibt, oh, jeder lacht. Sie machen Spaß hier und dann nur die Betroffenen weinen. Nein, nein, sie haben geweint, jeder von ihnen. Als ob ihre Mutter gestorben wäre, haben sie geweint. Ihre Köpfe waren so tief im Boden, du hast gedacht, sie werden begraben, subhanallah. So sehr, sie hatten Angst vor der Qual, sie hatten Furcht vor dem Tod, weil sie dadurch erinnert wurden. Wenn Abu Huraira eine Janaza sah, pflegte er zu sagen, geh weiter zu deinem Herrn und direkt nach dir werden wir ebenfalls zu dir kommen. Subhanallah. Al-A'mash, rahimullah, pflegte zu sagen, wir pflegten an Beerdigungen teilzunehmen und wussten nicht, wem wir kondolieren sollten, weil die Trauer alle Leute überkam. Ja, kondolieren, wir wussten nicht, wen wir trösten sollten, weil alle Leute so traurig waren, als ob ihre eigene Mutter gestorben wäre, subhanallah. Aber heute ist nur dessen Mutter wirklich gestorben ist traurig. Und die anderen, sie wissen nicht, wie das ist. Sie wissen nicht, was gerade in dem Moment passiert, was da abläuft, was die Engel mit ihm machen, was mit seiner Seele passiert. Subhanallah. Al-Thabi, Rahimullah sagte, wir bezeugten Beerdigungen und alle, die wir sahen, waren eingehüllt und am Weinen. Das waren Zeiten, liebe Geschwister. Subhanallah. Zeiten haben auch alle getrauert. Subhanallah. Und dies war, weil sie über ihre eigenen Beerdigungen nachdenken. So weinten sie nicht nur über den Verstorbenen, sondern sie weinten auch über sich selbst. Sie hatten Angst um ihre eigene Beerdigung. Wie wird es bei mir sein? Wie werde ich mich, was würde ich sagen, wenn die Engel kommen? Wird Allah subhanahu wa ta'ala es erlauben, dass ich durch die sieben Himmel durchgehe? Und ich von den Illiyin geschrieben werde? Oder wird der erste Himmel schon für mich verschlossen und meine Seele wird in die Erde zurückgeschmissen? So dass ich von der Sijil geschrieben werde, subhanallah. Und inshallah werden wir auch mal die Situation im Grab durchnehmen, damit wir einen Imanschub bekommen. Subhanallah. Was den angeht, für den der Tod sein Ringkämpfer sein wird, das Grab seine Liege, der Wurm sein Freund, Munkar und Nakr seine Gefährten, das Grab sein Aufenthaltsort, das Herz der Erde sein Heim, die Auferstehung sein Termin, Paradies oder Hölle seine Ernte, so denkt der Verdienstvolle an nichts außer diesem und ebenso ist seine Vorbereitung. Habt ihr das verstanden? Jemand, der es richtig verstanden hat, was es bedeutet, was auf ihn wartet, so bedrückt ihn nichts anderes außer das Jenseits. Und seine Vorbereitung für diese Reise ist die beste Vorbereitung. Und seine Vorbereitung für seinen Herrn ist die gewaltigste Vorbereitung. Liebe Schwester, lieber Bruder, liebe Schwester, erkenne dies. Erkenne dies und denke darüber nach. Weine um deine Taten. Weine, hab Angst, dass Allah deine Sünden nicht annimmt. Aber gleichzeitig vergiss nicht, dass Allah barmherzig ist. Dass Allahs Barmherzigkeit größer ist. Und halt an der Hoffnung fest. Aber wir müssen heutzutage leider öfters an den Tod erinnern. Als die Hoffnung. Weil heutzutage ist es so geworden, ja, ich bin Muslim, ich komme sowieso ins Paradies. Ich mache alles, was ich will. Frauen, Alkohol, Disco, Drogen, was weiß ich. Nein, nein, ja Achi. Nein, nein, ja Achti. So funktioniert das nicht. So geht das nicht. Nur derjenige, der an Allah geglaubt hat, derjenige, der dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gefolgt ist, der das getan hat, was er gesagt hat, was er gelassen hat, was er verboten hat, der sich bemüht hat, in diesseits, für sein Jenseits, dem wird ein gutes geben, ein gutes Leben im Diesseits und ein noch besseres im Jenseits gegeben werden. Subhanal Malik. Eine weitere Eigenschaft, liebe Geschwister, das Salaf war, und das ist eine sehr gewaltige Eigenschaft. Und leider, wir werden es nur kurz ansprechen, aber es ist eine sehr gewaltige Eigenschaft. Das war das Vergeben. Das Vergeben und über den Schaden hinwegsehen. Subhanallah. Sie haben vergeben. Sie haben über den Schaden hinweggeschaut, den sie durch andere Hände erlitten. Die zum Beispiel, wenn sie geschlagen wurden, beraubt wurden, beschimpft wurden, ihre Ehre verletzt wurde. Und heutzutage, wenn jemand mich beschimpft, ich gehe gleich auf ihn drauf, Partküte und so. Nein, nein, nein, nein, nein, nein. Wenn jemand dich beschimpft, sogar, ich verstehe, wenn jemand über deine Ehre redet, dann du bist sauer. Aber vergib irgendwann und sieh über den Schaden hinweg, denn Allah wird dir dann Besseres geben. Allah sagt im Koran, aber verzeihe ihnen und übe Nachsicht, gewiss Allah liebt den Gutes tun. Und Allah sagt, die in Freude und Leid ausgeben und ihren Grimm zurückhalten und den Menschen verzeihen. Und den Menschen verzeihen und Allah liebt die Gutes tun. Subhanallah. Und sie haben das Beispiel des Gesandten Allahs an sich genommen, der sich nie für seine eigene Sache gerecht hat. nie sauer wurde für seine eigene Sache, sondern nur, wenn die Grenzen Allahs überschritten wurden, wurde er sauer. Subhanallah. Wer auch immer sich mit diesen noblen Charaktereigenschaften aneignet, sich auszeichnet, sich schmückt, der Barmherzigkeit, der Vergebung, der Verzeihung, so ist es, so wird er insha'Allah, so wird er insha'Allah zu den Höchsten gehören am jüngsten Tag. Und in Bukhari Muslim wird überliefert, es gab einen Händler, der den Menschen seine Ware auf Kredit verkaufte. Und wenn er einen in Not geratenen Menschen sah, sagte er zu seinem Gehilfen, erlasst ihm seine Schulden, möge Allah uns auch unsere Schulden erlassen. Subhanallah. Da erließ ihm Allah seine Schulden. Subhanallah. Der Hadith ist in Bukhari. Subhanallah. Da war ein Händler, da hat die Leute immer einen Kredit kaufen lassen. Ja, also sozusagen, ich nehme das, zahle ich später oder ich zahle einen Raten ab. Und wenn er gesehen hat, dass einer diese Schulden kein Geld hatte oder Probleme hat, ihm schwer, hat er gesagt, lass ihm seine Schulden. Dann geht es ihm dadurch besser. Ja? Auf das Allah unsere Schulden erließ. Und dann heißt es da, erließ ihm Allah seine Schuld. Subhanallah. Subhanallah. Al-Ja'far ibn Muhammad sagte, mir ist es lieber zu bereuen, nachdem ich jemanden vergeben habe, als Reue zu fühlen, nachdem ich jemanden bestraft habe. Mir ist es lieber, es zu bereuen, nachdem ich jemanden vergeben habe. Ich vergebe jemanden, dann macht er trotzdem Faxen und sagt, oh Mann, warum habe ich ihn bloß vergeben? Anstatt was? Als Reue zu fühlen, nachdem ich jemanden bestraft habe. Subhanallah. Al-Qatada wurde gefragt, welche Person hat die höchste Stellung? Welche Person hat die höchste Stellung? Er antwortete, derjenige, der am großzügigsten ist in seiner Vergebung. Subhanallah. Derjenige, der am großzügigsten ist in seiner Vergebung. La ilaha illallah. Und es wurde über einen der Salaf berichtet, dass sein Sklave ihn wahnsinnig und wütend gemacht hatte. Und er beschloss sich, an ihm zu rächen und ihn zu bestrafen. Worauf der Sklave rezitierte, diejenigen, die ihren Grimm, ihren Zorn, ja, zurückhalten. Da antwortete, ich habe meinen Grimm zurückgehalten, dass der Sklave fuhr fort und den Menschen verzeihen. Der Mann sagte, ich habe dir verziehen. Der Sklave sagte darauf, und Allah liebt die Gutes Tuenden. Darauf sagte der Mann, geh, ich habe dich freigelassen für das Wohlgefallen Allahs. Subhanallah. Liebe Geschwister, das sind Sachen, das sind Leute, die den Iman verstanden haben. Das sind Leute, im Zorn, subhanallah, dann wird ihnen im Koran rezitiert. Wird sie im Koran rezitiert. Und er sagt, Sami'tu wa ata'tu, ya Allah. Er sagt, ich habe gehört und ich habe verstanden, ya Allah. Subhanallah. Heute, wenn man sauer ist, dann heißt es, oh nein, sag ihm bloß nichts über den Koran, ansonsten erwähne ihm kein Koran, kein Prophet, kein Allah, erwähne ihm gar nichts, lass ihn einfach sich beruhigen. Nein, nein, so läuft es nicht. Nur durch Allah. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Die Herzen werden nur dann beruhigt, wenn man Allah erwähnt. Wenn man Allah erwähnt, dann erwähnen die Herzen ruhig. Nicht, lass uns... Nein, so funktioniert es nicht. Subhanallah, schaut mal, so waren die Salaf, As-Salih, liebe Geschwister. Subhanallah, Malik. Subhanallah, ich glaube, das reicht für heute, liebe Geschwister. Inshallah machen wir nächste Woche weiter mit weiteren Eigenschaften des Salaf. Allahu alim, vielleicht noch 3, 4, 5 Mal. Aber ich glaube, diese Sachen, wir wünschen uns, dass sie niemals zu Ende gehen, solche Geschichten. Subhanallah, Malik. Auf jeden Fall möge Allah subhanahu wa ta'ala uns verzeihen und uns von den Paradiesbewohnern machen, unsere schlechten Taten in gute Taten umwandeln und vor der Hölle retten. Möge Allah subhanahu wa ta'ala allen Muslimen verzeihen und vergeben, allen Mu'minin Gläubigen verzeihen und vergeben. Möge Allah subhanahu wa ta'ala unseren Geschwistern überall helfen, die Probleme haben, die Not sind. Möge Allah die Mujahideen stärken. Möge Allah subhanahu wa ta'ala die Muslime zu ihrer Religion zurückkehren lassen, auf dass er ihnen ihren Sieg gibt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vereinen im Paradies, so wie er uns im Diesseits vereint hat. Subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.